Die Nonchalante war ein Kahn wie alle anderen. Ziemlich alt, mit verblasster Farbe, aber ausgezeichnet ausgerüstet. Soviel man von außen sah, bestand die Ladung aus einigen Kisten, alten Körben, Fässern. Das war alles. Wenn man mit Hilfe der Leiter unter Deck stieg, konnte man feststellen, dass sie überhaupt keine Ladung trug. Das ganze Innere war aufgeteilt in drei winzige, behagliche Räume, zwei Kabinen, die durch einen kleinen Salon getrennt waren. Dort lebten Arsène Lupin und Joséphine Balsamo einen Monat lang. Von Zeit zu Zeit zog ein kleiner Schlepper die Nonchalante ein Stück die Seine hinauf. Nichts trübte das Glück der Liebenden. Bis Lupin eines Tages wieder auf die geheimnisvolle Vergangenheit der Gräfin zu sprechen kam. Ich glaube, ich habe das Geheimnis deiner ewigen Jugend gelüftet. Willst du meine Gedanken hören? Sie sind nicht uninteressant. Nun? Meine Beweisführung stützt sich auf zwei Voraussetzungen. Erstens hast du selbst gesagt, dass es keine Wunder gibt. Und zweitens bist du die Tochter deiner Mutter, die sich bereits Gräfin von Cagliostro nannte. Mit 25 Jahren blendete sie mit ihrer Schönheit das damalige Paris, das vor dem Ende des Zweiten Kaiserreichs stand, und spann ihre Intrigen am Hof Napoleon III. Die ganze Geschichte über die Abstammung von Cagliostro hatte sie erfunden und sich falsche Dokumente besorgt. Als sie des Landes verwiesen wurde, ging sie nach Italien und Deutschland und verschwand dann. Um 24 Jahre später mit völlig gleichen Gesichtszügen wieder aufzutauchen. Und das ist die Gräfin, die jetzt vor mir sitzt. Du bist ihre Tochter. Eure Ähnlichkeit ist verblüffend. Du antwortest nicht. Deine Mutter hat dir alles erzählt, stimmt's? Das ist der Hintergrund des Abenteuers. So einfach ist das. Eine amüsante und gut geführte Intrige. Du sagst nichts. Du bist blass. Ich habe genau getroffen. Nicht wahr? Meine Vergangenheit gehört mir und mein Alter geht niemanden etwas an. Du kannst darüber denken, was du willst. Lass dich umarmen, Josine. Ja, ich glaube, dass du 104 Jahre alt bist, Joséphine Balsamo. Und nichts ist reizvoller als der Kuss einer 100-Jährigen. Wenn ich bedenke, dass du vielleicht Ludwig den 16. und Robespierre gekannt hast. Der Zwischenfall wiederholte sich nicht. Lupin spürte ihre Gereiztheit bei dem kleinsten Versuch, dieses Thema anzusprechen. Warum sollte er sie auch weiter ausfragen, da er die Wahrheit kannte? Sein eigentlicher Groll richtete sich gegen sich selbst, weil er dem Zauber dieser Frau gegen seinen Willen erlag und schließlich auch zu ihrem Komplizen wurde. Seit sie in Paris angekommen waren, arbeiteten sie zusammen. Einbrüche, Diebstähle, Betrügereien. Längst schienen die Unternehmungen Beaumanians und seiner Freunde völlig in den Hintergrund gerückt, und über das Rätsel des siebenarmigen Leuchters fiel kein Wort mehr. Da wollte es eines Abends der Zufall, dass Lupin und Joséphine, die drei Männer, Beaumanian, den Baron de Tigue und Graf de Beneteau, in ein Varieté-Theater gehen sahen. Komm, wir folgen ihnen. Eine solche Gelegenheit bekommen wir nicht nur einmal. Sie gingen hinein und zogen sich in eine dunkle Parterre-Loge zurück. Wieso verirrt sich der strenge Kirchenmann Beaumanian in ein Boulevardtheater? Die Gräfin schwieg. Sie schwieg schon die ganze Zeit. Für Lupin ein untrügliches Zeichen, dass sie ihre eigenen Wege gehen wollte und ganz entschieden dagegen war, dass er an dieser Sache mitarbeitete. Der Vorhang öffnete sich und eine Tänzerin erschien auf der Bühne, ein wenig bekleidetes Mädchen, dem eine Unmenge falscher Schmuckstücke am Körper baumelte. Um die Stirn trug sie ein Band aus goldenem Gewebe, in das große, verschiedenfarbige Edelsteine eingesetzt waren. Sieben Edelsteine. Das erklärt Bourmagnons Anwesenheit. Er will das Band. Ich weiß nicht warum, aber meine Spürnase sagt mir, dass es so ist. In der Pause warf Lupin einen Blick in Beaumagnons Loge. Sie war leer. Von einer Platzanweiserin erfuhr er, dass die drei Herren das Theater eine halbe Stunde nach Beginn der Vorstellung wieder verlassen hatten. Sie gab auch bereitwillig Auskunft, als er sie nach der Tänzerin fragte. Brigitte Rousselin hieß sie, wohnte in einem alten Haus auf dem Montmartre und kam jeden Tag zu den Proben ins Theater in Begleitung ihrer Kammerfrau Valentine. Diese Informationen behielt er für sich, als er in die Loge zu Josephine zurückkehrte. Hier ist nichts mehr zu machen. Sie haben sich aus dem Staub gemacht. Komm, lass uns auch verschwinden. Entschuldige mich einen Moment. Ich will mich ein wenig zurechtmachen.